Radio Kiepenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. An alle Zuhörer. Ich bin Sarah Geffe von der Theodor-Heuss-Realschule aus Coesfeld und zusammen mit dem Medientrainer Wolfgang Thiemann haben wir ein Radioprojekt durchgeführt. Heute geht es um die Weltmeisterschaften, die Deutschland gewonnen hat. Um genau zu sein, von 1954, 1974, 1990 und von 2014. Dazu haben wir ein paar Zeitzeugen eingeladen, die uns heute von ihren Eindrücken erzählen werden. Drinks and the blinding lights. But even if just for a moment or two, I danced with you, I danced with you, I danced with you. Stumbling into an empty street, almost escaping my memory. But in the morning when I came to, I thought of you, I thought of you, I thought of you. Yours is the one that I like the most. Yours is the one that I hold so close. Give up the ghost, give up the ghost, give up the ghost. It was just one night, it was just one night. Now I can't get you off of my mind. It was just one time, it was just one time. Even if you will never be mine. Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable. Every heart you break, you'll never know. I see your face, unforgettable. Dies ist ein Radioprojekt von der Theodor-Heuss-Realschule. Das Thema sind die gewonnenen Weltmeisterschaften Deutschlands. Wir beginnen mit der WM 1954. Dazu habe ich gleich zwei Zeitzeugen, Albert Kaulingfrex und Herr Mische. Hatten Sie auch den Eindruck, dass Deutschland aufgrund seiner erstmaligen Teilnahme an der WM nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder zur Völkerfamilie gehörte? Nein, den Eindruck hatte ich nicht, denn wir hatten den Zweiten Weltkrieg verloren und es dauert lange, lange Zeit, bis man wieder dazugehört. Andererseits hatten wir die Möglichkeit, schon zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft internationale Fußballspiele bestreiten und deswegen konnten wir auch an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Gut. Spielte die politische Rivalität zwischen den Ländern bei der WM 1954 eine Rolle, Herr Mische? Ich würde sagen, ich habe mich komplett auf den Fußball konzentriert und habe während der Spiele keine Rivalität außerhalb des Fußballs festgestellt. Haben Sie denn damals selber Fußball gespielt? Ich habe früher damals Fußball gespielt und heute auch noch. Tatsächlich? Ja. Wie lange haben Sie denn gespielt, wenn ich fragen darf? Ich sage mal, in der ersten Mannschaft des Rasensports 18 Jahre. Und dann die ganze Zeit 40 Jahre habe ich Fußball gespielt. Und Herr Kaulingfrex, haben Sie auch Fußball gespielt? Ich habe nur zwei Jahre Fußball gespielt. Sind Sie erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in die WM eingestiegen oder waren Sie von Anfang an dabei und haben die Spiele mitverfolgt? Also ich kann nur sagen, ich war fußballerisch interessiert, unsere ganze Familie Fußball verrückt und meine Brüder, drei Brüder, die waren dann also entsprechend auch auf Fußball fixiert. Wir haben also wirklich die erste Minute bis zur letzten Minute verfolgt, so wie es ging zu dem Zeitpunkt. Ne? Mhm. Und Sie, Herr Kaulingfrex? Das war das ungefähr dasselbe. Wir waren schon Fußball begeistert, aber das musste sich während der Weltmeisterschaft erst entwickeln. Ganz interessant wurde es erst mit dem Spiel Deutschland gegen Ungarn in der Freundschaft. Da hat Deutschland 2-8 verloren. 3-8, ja. Ja, das ist nicht so ganz gut gelaufen für die Deutschen. Und wie haben Sie das Spiel damals mitverfolgt? Per Radio oder? Also wir hatten kein Fernsehgerät. Wir hatten die Zeitung auch gerade. Da musste man sich da Informationen holen. Mhm. Und wenn uns dann die Geschäfte, die in Coesfeld hier dann Fernsehgerät verkauften, die stellten ins Fenster, zählten die Apparate. Und da habe ich da vorgestanden. Mehr Möglichkeiten hatte ich nicht. Mhm. Das war damals die Rudelbildung beim Elektrogeschäft Bodem. Ja. Da haben wir nämlich alle vorgestanden. In großen Mengen. Nicht viel sehen konnte man nicht, hören konnte man wohl. Aber das war die einzige Kommunikation, die wir von der Weltmeisterschaft da hatten. Also ich kann nur lustig ergänzen, da war ein wetterabhängiges Fußballspiel, das regnete nämlich und wir standen vor der Scheibe. Wir konnten uns nicht schützen, Schirme, und dann können Sie sich vorstellen, was da war. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall waren Sie aber sehr begeistert dann am Gucken bzw. Hören. Ja. Und hatten Sie auch einen Lieblingsspieler? Ja, das war klar. Bei uns war das Fritz Walter, weil der eigentlich der Macher, der war. Und vor allen Dingen in der Mannschaft war ein unruhiger Mensch, das war Helmut Rahn. Und Sepp Herberger hat die zusammengetan, die schlief in einem Zimmer. Und der wurde von Fritz Walter entsprechend immer geführt. Mhm. Und der spielte gut. Ja, genau so. Fritz Walter war der Führungsspieler. Und ein interessanter Spieler war eben Boss Rahn, der nachher auch das entscheidende Tor geschossen hat. Mhm. Nee, aber das Ganze entwickelte sich erst. Viel begeisternder war die ungarische Mannschaft, denn die ungarische Mannschaft war die Spitzenmannschaft auf der ganzen Welt zu der Zeit mit Puskas, mit Hidegutti und wie sie alle hießen, viele Namen weiß man noch, aber nicht mehr alle. Und eigentlich stand den Ungarn auch zu, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und genau die haben wir in dem zweiten Spiel dann besiegen können. Das war natürlich eine Begeisterung da, die war unendlich. When the sun had left and the winter came and the sky fall could only bring the rain, I sat in darkness, all brokenhearted. I couldn't find a day, I didn't feel alone, I never meant to cry, started losing hope somehow, baby. You broke through and saved me, you're an angel, tell me you'll never leave it. You're the riverbank where I was baptized, cleansed all the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to you, get you singing, babe, hallelujah. We'll be touching heaven. You're an angel, tell me you'll never leave it, 'cause you're the first thing I know I can't believe it. Dass sich die allgemeine Stimmung in Deutschland durch die WM-Teilnahme Deutschlands verbessert hatte? Ja, allgemein mit Sicherheit nicht, also ein bisschen modifiziert, aber die Fußballbegeisterung, die nahm da ihren Anfang. Da war Deutschland wirklich Weltmeister und wir bauten dann eine Mannschaft auf. Das konnte man merken, das war wirklich kurzfristig ging das, ne? Das hob natürlich die allgemeine Stimmung in Deutschland sehr. Ne? Ja. Wir waren plötzlich wieder wer. Ja. Und das war das Entscheidende und das war auch das Schöne dabei. In der Presse konnte man damals lesen, dass der Trainer die Spieler auf ein Zimmer gebracht hatte, um sie sozusagen zusammenschweißen, wie Sie das gerade auch angesprochen hatten. Und denken Sie, dass sich auf den Zusammenhalt und die Stimmung des ganzen Teams positiv ausgewirkt hat? Ich würde sagen ja, weil ich denke, der hat den bösen Buben Rahn, der also auch gerne einen trank, in die Kandare genommen und dann hat er die anderen verteilt. Und die waren alle in verschiedenen Räumen und da konnte man die kleine Gruppe besser im Griff haben. Das war eine gute Maßnahme. Nach 10 Minuten lag Deutschland im Endspiel 2-0 gegen Ungarn zurück. Was löste das bei Ihnen für Empfindungen aus? Ja, die Empfindung, dass die Sache zu Ende wäre, nicht? Wie wir es jetzt auch diesmal erlebt haben. Aber es war anders. Wir hatten, wie gesagt, in dem vorherigen Spiel schon 3-8 gegen Ungarn verloren. Und jetzt 0-2, das war eigentlich noch ein dankbares Ergebnis, nicht? Und das Spiel, im Spielverlauf haben wir das eben geschafft, dass wir noch einen Ausgleich erzielen konnten. Und dann in der letzten Minute hat Bosran dann das entscheidende Tor dann noch geschossen. Da war die Begeisterung großartig. Das glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit bei meinen Geschwistern nie in Frage gestellt, dass Deutschland Weltmeister werden kann. Mhm. Nicht, dass das wird, das ist klar. Und da muss ich sagen, die Tore fielen in der ersten Halbzeit so schnell hintereinander, da konnte man gar nicht nachdenken, was sollen wir denn machen? Die schossen 2 Tore und kurze Zeit später war es 2-2. Ich habe nie Angst davor gehabt, dass wir nicht noch einen Sonntagsschuss irgendwie kriegen konnten. War es dann ja auch, ne? Wie gerade schon in der 82. Minute schoss Helmut Rahn das 3-2 für Deutschland. Beschreiben Sie bitte, wie Sie den Moment erlebten, was Sie vielleicht gedacht haben, gefühlt haben. Also ich sag mal, der Ursprung meiner Familie liegt im Ruhrgebiet. Und Helmut Rahn ist Rot-Weiß Essen gewesen und den kannte ich sehr gut, weil wir in der Verwandtschaft da auch Leute hatten. Den haben wir ab und zu mal bei Rot-Weiß Essen gesehen. Und dann war ich so stolz, dass der mal aus dem Ruhrgebiet das Tor geschossen hat. Das kann ich mir vorstellen. Also das ist bestimmt, erfüllt allen auch mit Glück. So, man freut sich auch mit allen mit natürlich. Ja. Wie auch immer, jahrelang davon gezehrt. Heute können wir ja noch 5-6 Spieler von der Weltmeisterschaftself aufzählen. Und die sind haften geblieben. Fritz Walter, Ottmar Walter, Eckel, Rahn, Posipal. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage von unserem Interview. Können Sie sich daran erinnern, wie die Stimmung in Deutschland war, als die deutsche Nationalmannschaft nach Hause kam? Spielte Nationalstolz dabei eine Rolle? Eingeschränkt, ja. Aber so euphorisch konnte man das noch nicht zeigen, so kurz nach dem Weltkrieg. Aber die Stimmung war natürlich begeisternd. Ich würde das nicht mit Nationalstolz bezeichnen. Ich würde sagen, die waren euphorisch, weil sie sich durchgesetzt haben, fußballerisch. Ne? Ja. Das andere Nationalstolz, das heißt Nationalmannschaft, hieß das aber. Da fragten die Leute, die Fußball spielen, gar nichts nach. Die wollten guten Fußball sehen. Und die Deutschen waren ja dann auch erfolgreich später. Ja. Ne? Jetzt geht es um die WM 1974. Das Gespräch führen Robin und Tobias mit Herrn Stolbring. Wo, mit wem und wie haben Sie die Spiele des Turniers geschaut? Ich habe sie zu Hause gesehen, im Kreise von vielen Freunden, Bekannten und auch Fußballkollegen. Und das war eine ganz lustige Sache. Spielten die Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg im Finale eine Rolle? Nein, das habe ich so gar nicht in Erinnerung. Es war mehr ein sportliches großes Ereignis, wo weniger politische Ereignisse der Vergangenheit eine Rolle spielten. Haben Sie Provokationen der DDR gegen die Bundesrepublik Deutschland mitbekommen? Nein, im Vorfeld ist viel darüber geschrieben worden. Es war die erste deutsch-deutsche Auseinandersetzung und es hat keine Provokation im sportlichen Bereich gegeben. Politisch ist das sicherlich eine ganz andere Geschichte. Da war der Kapitalismus gegen den Sozialismus. Das waren zwar grundsätzliche, unterschiedliche Gesellschaftssysteme, aber auf dem Spielfeld ging es, denke ich, und da ist jeder mit mir wahrscheinlich einer Meinung, sehr freundschaftlich zu. Also ging es in dem Spiel nur um Sport? Ja. Welche Wirkung hatte das Tor von Jürgen Sparwasser auf Sie? Konnten Sie sich vorstellen, dass Deutschland nach einer solchen Niederlage noch Weltmeister werden konnte? Ich war schon ein bisschen skeptisch nach dem Gegentreffer, aber der hatte gar keine große Wirkung auf das Ende der Gruppenphase, denn die Deutschen und die Spieler aus der DDR hatten sich bereits qualifiziert. Es ging nur um den Ersten und den Zweitplatzierten. Da hatten wir, glaube ich, Glück in der Niederlage, dass wir dann nicht hinterher auf Argentinien und die Brasilianer gestoßen sind. Denn die waren verantwortlich für das Ausscheiden der DDR. 1972 gab es bei den Olympischen Spielen in München einen Terroranschlag gegen die israelische Olympiamannschaft. Befürchteten Sie einen Terroranschlag bei der WM? Ich glaube ganz sicher, dass die vielen Anwesenden, die Fans, die Spieler und die Offiziellen eine große Angst hatten, dass sowas noch wieder eintreten könnte. Es sind sehr umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden und ich glaube, das hat dann auch hinterher zu einer sehr sportlichen, sehr freundschaftlichen WM geführt. Es sind mir keine irgendwelche terroristischen Ausfälle bekannt gewesen, nein. Was hielten Sie von der Aufstellung und den Taktiken des Bundestrainers Helmut Schön? Wenig. Da bin ich ganz ehrlich. Und zwar war das schon zu sehen in der Gruppenphase. Die Spiele waren nicht sehr erfolgreich. Sie konnten auch nicht begeistern und im Grunde genommen kann man nur einem Spieler der damaligen WM-Elf im Nachhinein noch gratulieren und ihn unterstützen, dass er die Initiative ergriffen hat. Ich spreche von Franz Beckenbauer, der mit der Aufstellung weniger, aber mit der Taktik des Bundestrainers in der Gruppenphase überhaupt nicht einverstanden war. Und danach lief es ja auch. Und dann stand das Finale vor der Tür und das hat man auch schließlich mit ein wenig Glück gewonnen. Gab es 1974 bereits Fanartikel und einen WM-Song? Besaßen Sie Fanartikel? Ich besaß keine, möchte auch das Lied nicht jetzt vortragen. Aber es gibt es ja jedes Mal, wenn eine WM Fußball ansteht. Und Fanartikel gab es, so wie ich weiß, Tipp und Tap, die kleinen Maskottchen. Und es gab auch die Fahnen und es gab auch die Nationaltrikots. Aber das war es dann auch eigentlich schon. Hatten Sie einen Lieblingsspieler bei der WM 1974? Ja, also da möchte ich in erster Linie den Franz Beckenbauer nennen, der ja, denke ich mal, auch verantwortlich ist dafür, dass sich die Taktik geändert hat und er schließlich auch so federführend war in seinem brillanten Spiel als Libero, dass das dann alles hinterher auch in den Spielen, die dann noch anstanden, so wunderbar klappte und letztendlich auch ein Team auf dem Platz stand, das insgesamt dann als Mannschaft den Sieg verdient hatte. Hatten Sie nach dem WM-Sieg Deutschlands einen gewissen Nationalstolz? Ja, ich war schon stolz. Ich war zu der Zeit 27 Jahre, spielte selber Fußball und konnte mich schon mit denen vergleichen, zumal ich auch einige aus der Mannschaft kannte. Das war der Ersatztorwart, der Norbert Niedbohr, und das war ein Feldspieler, Flur vom 1. FC Köln. Die kannte ich persönlich gut und insofern war da auch eine gewisse Anbindung und ein Mitfühlen. Vielleicht auch ein bisschen Neid, nicht, dass man selber nicht auf dem Platz stand. Aber das sind ja Träume, die gehören der Vergangenheit. Für die WM 1990 haben wir den Zeitzeugen Bernd Jägering, der interviewt wird von Pauline und Luisa. Hallo Herr Jägering, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wo und mit wem haben Sie das Finale geschaut? Ich habe das Finale damals mit meinem Bruder geschaut. Wir sind an dem Tag selber in Urlaub gefahren, wir waren in Österreich und haben dann abends in der Pension zusammen Fernsehen geguckt. Ich glaube, mein Vater hat auch mitgeschaut. Also Sie haben ja gerade erwähnt, dass Sie mit im Urlaub das geguckt haben. Gibt es auch irgendwas, was Sie mit der WM dann speziell noch verbinden? Speziell so nicht. Ich weiß, dass ich Spiele geschaut habe, dass ich vorher auch noch mit einer Jugendgruppe unterwegs war und wir Spiele geschaut haben, aber dass ich so ganz spezielle Erinnerungen dran habe, kann ich nicht sagen. Spielt die Politik, also die Eröffnung der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR bei der WM 1990 eine große Rolle? Für mich selber spielte sie keine große Rolle. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dass ich mich an diese Grenzöffnung selber kaum erinnern kann, weil ich zu der Zeit mit ganz anderen Sachen beschäftigt war. Politisch insgesamt spielte sie schon eine Rolle, weil natürlich die Wiedervereinigung bevorstand und von daher Deutschland irgendwo oder das Gefühl, glaube ich, dass Deutschland wieder ein Deutschland ist, schon einfach ein großes war. Es gibt ja auch diese berühmte Szene, wo Frank Rijkaard Rudi Völler anspuckte. Können Sie sich daran erinnern und was ging in dem Moment in Ihnen vor? Gesehen habe ich das Spiel. Es war damals erst nicht ganz klar, was wie passiert ist. Und bis der Kommentator sagte, er hat gespuckt. Und dann gab es natürlich die Zeitlupen, die man gesehen hat. Es war natürlich dann danach immer in der Presse, gab es dann die Äußerungen. Frank Rijkaard, der als Lama betitelt wurde. Rudi Völler bekam ja eine rote Karte und musste vom Platz. Fanden Sie das fair? im damaligen Moment einfach nicht, weil es nicht klar war, wieso kriegt er die rote Karte, er wurde bespuckt. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, ob Rudi irgendwas selber gemacht hatte, ob da was vorgefallen ist. Ich glaube, es war einfach eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, die man dann ertragen musste. Aber wir haben das Spiel trotzdem gewonnen und dann war es im Endeffekt, wie man so schön sagt, egal. Es gab ja auch das Elfmeterschießen zwischen Deutschland und Argentinien. Was war das für Sie für ein Gefühl und was ging da in Ihnen vor? Es ist natürlich wie bei jedem Elfmeterschießen diese Spannung. Kurz vor dem Ende hat Deutschland den Elfmeter zugesagt bekommen. Man hofft, man bangt, diese Situation 1-1, trifft er nicht, verschießt er nicht. Und dann eine Erleichterung, als der Elfmeter drin war und Deutschland dann, so wie es dann ausgesehen hat, so kurz vor Ende mit 1-0 in Führung ging. Und dann war die Hoffnung einfach da, dass man dann auch wirklich das Spiel gewinnt und Weltmeister wird. Was empfanden Sie, als Deutschland zum dritten Mal Weltmeister wurde? Waren Sie auch stolz auf das Land? Kann ich so nicht sagen. Also ich habe mich irgendwo gefreut, dass wir Weltmeister geworden sind. Wobei dadurch, dass wir im Urlaub waren, jetzt auch keine Freunde irgendwie dabei waren, war die Freude im Prinzip familiär. Also anders als jetzt 2014, als wir Weltmeister geworden sind, war jetzt keine Party oder irgendwas, dass ich jetzt sage, ich habe eine Jubelstimmung gehabt oder mich glücklicher gefühlt. Sind Sie denn mehr der ruhigere Fußballgucker oder mehr der laute, der auch kommentiert und so Sachen? Ich bin eigentlich eher der lieber für sich guckt und jetzt nicht in so einer Großgruppe. Also eher unter Freunden. Ich leide dann schon mit, ich kommentiere dann auch manches, aber wenn wir auch verlieren oder kann ich das auch ertragen und für mich geht dann keine Welt unter oder dass ich sage, ihr jetzt ist alles verloren oder sowas. Ich freue mich, wenn sie gewinnen und wenn sie schön gespielt haben und gewinnen. Aber das Leben geht auch weiter, wenn sie nicht gewonnen haben. Also lieber sonst im Prinzip im kleineren Rahmen mit ein paar Freunden und nicht dieses große Rudel gucken irgendwo auf dem Marktplatz oder sonst wo. Erinnern Sie sich noch an das Verhalten von Maradona nach der Niederlage Argentiniens? Und wenn ja, welche Gefühle erzeugte Maradonas Verhalten bei Ihnen? An seine direkte Reaktion kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass er in einem der Spiele davor ja ein Tor mit der Hand gemacht hat und dann behauptete, es sei die Hand Gottes gewesen, die ihn geleitet hätte. Im Prinzip aus heutiger Sicht würde man sagen, einfach ein grob unfaires Verhalten. Ich weiß, dass danach in der Presse immer wieder Maradona als so ein, ja, ein bisschen mimosenhaft dargestellt worden ist und natürlich als Südamerikaner wesentlich mehr leidet und wesentlich mehr mitgeht, auch jetzt immer noch, wenn man ihn sieht. Aber dass ich jetzt irgendwie Gefühle oder negative Gefühle für ihn entwickelt, kann ich so nicht sagen. Also es ist jetzt nicht eine Person, die ich jetzt besonders sympathisch finde, aber jetzt, was sie mit oder wie sie sich verhält, es ist halt ihr Verhalten im Prinzip, sehe ich relativ entspannt. Und es ist ja heutzutage auch so, dass jeder Fußballfan Fanartikel besitzt und es offizielle WM-Songs gibt. War es damals auch schon so? Hatten Sie vielleicht auch einen persönlichen WM-Song, den Sie mit der WM verbunden haben? Habe ich so direkt nicht. Ich weiß, dass wir früher immer von Duplo Hanuta diese Sammelbildchen auch hatten. Wobei ich mich mehr an die WM von 82 erinnern kann und dass es da auch mal Songs auch mit der Nationalmannschaft gegeben hat. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob 1990, ob es das auch noch gab oder nicht. Weil das meistens eher peinlich war, wenn die Nationalmannschaft auch noch singen sollte, was sie meistens nicht kann. Lukas und Sarah haben den Zeitzeugen Fabian Dasbach zur WM 2014 befragt. Was verbinden Sie mit der WM 2014? Ja, mit der WM 2014 verbindet man natürlich den Weltmeistertitel, den lang ersehnten. Aber was mir eigentlich in bleibendster Erinnerung geblieben ist, ist halt das Halbfinale gegen Brasilien, dieses 7:1. Da war ich so angespannt vor diesem Spiel. Diese Geschichte der Brasilianer, die wir haben in unserer WM-Historie, dass wir noch nie gegen die bei einer Weltmeisterschaft gewonnen haben. Da habe ich gedacht, hoffentlich packen wir es diesmal. Ja, und da war man so angespannt und ja, nach einer halben Stunde war das Spiel eigentlich entschieden und das war eigentlich wie so ein Traum, der dann real in 90 Minuten abgelaufen ist. War es für Sie auch ein Gänsehautmoment, als in der 113. Minute das Tor fiel? Ja, ich denke mal, das war für alle, die dieses Spiel angeschaut haben, ein ganz besonderer Moment. Es war ja eigentlich, wie so ein Finale halt so ist. Es waren auf beiden Seiten waren Chancen da. Die Argentinier waren wieder schwer zu spielen, wie bei eigentlich jedem Finale, gegen die Deutschen gegen Argentinien gespielt haben. Und dann gab es viele knifflige Entscheidungen und man merkte nach Verlängerung, die Deutschen haben so mehr Zugriff auf das Spiel und als dann der Ball auf Götze reinkam von Schürrle, da habe ich auch einfach gehofft, bitte mach den rein und den hat er dann reingemacht und dann, das waren dann wirklich, wir standen da in einem engen Raum mit 20 Leuten, es war brüllend heiß und es war Ekstase pur, dass wir da zusammen erlebt haben und da musste man natürlich noch hoffen, dass der Vorsprung dann reicht und das war dann natürlich am Ende, hatten die Argentinier glaube ich noch einen Freistoß gehabt, da musste man noch mal zittern und dann war der Schlusspfiff und das war eine riesengroße Erleichterung. Was empfanden Sie, als Deutschland Weltmeister wurde? Waren Sie stolz auf das Land? Ja, das heißt stolz auf das Land. Ich für mich war es erstmal so, natürlich ist das ein Riesenerlebnis für eine Nationalmannschaft und für ein Land Weltmeister zu werden. Da schaut die ganze Welt auf ein Land. Was ich mehr als Genugtuung empfunden habe, war, dass die Deutschen jetzt so lange nah davor waren, nach 1990 den zweiten Titel einzufahren, 2002 im Finale gegen Brasilien, als Kahn den Ball nicht festgehalten hat, dann 2006 gegen Italien so nah dran gewesen, 2010 gegen die Spanier. Ich habe gedacht, hoffentlich ist das nicht irgendwie so ein Weltmeisterflug, den ich jetzt hier in den letzten Jahren erleben müssen. So wie die Holländer, die waren auch schon so nah davor. Ich habe gedacht, jetzt muss es endlich passieren. Und das war dann einfach eine große Genugtuung, dass es dann endlich mal wieder geklappt hat. Fühlte es sich gut für Sie an, zu wissen, dass ein ganzes Land hinter der Nationalmannschaft steht? Ja, also das ist natürlich für so ein Land eine schöne Geschichte. Das schweißt auch irgendwo zusammen. Ich habe das zum ersten Mal so 2006 erlebt, so dass man in Deutschland wieder auch so ein bisschen auch den Nationalstolz zeigen konnte, indem man Fahnen rausgehangen hat. Das ist in anderen Ländern absolut gang und gäbe. In Deutschland kam das erst so 2006 und ich denke mal, das ist auch eine schöne Sache zu zeigen. Man sympathisiert mit der Nationalmannschaft und aber mir geht es eigentlich hauptsächlich ums Spiel und wenn das ganze Land sich darüber freut, dann ist das sicherlich auch ein schönes Gefühl. Aber vielleicht noch nicht mehr für mich, sondern höchstwahrscheinlich eher auch für die Nationalspieler. Das ist für die natürlich auch, glaube ich, das kann die auch sehr pushen, wenn die wissen, ein ganzes Land schaut auf sie und steht hinter dieser Mannschaft. Perfect. Sie hörten heute Abend eine Radiosendung von der Theodor-Heuss-Realschule in Coesfeld. Wir haben ein Projekt zum Thema gewonnene Weltmeisterschaften von Deutschland durchgeführt. Dies war eine Bürgerfunksendung im Rahmen des Journal am Sonntag. Das hören Sie übrigens jeden Sonntagabend um 20 Uhr hier bei Radio Kiepenkerl. Ich sage Ihnen noch, wer daran teilgenommen hat. Robin, Jan, Tobias, Ahmed, Miriam, Sarah, Luisa, Pauline, Bani, Lukas, Sarah und Alexander. Und auch ich verabschiede mich. Mein Name ist Sarah Geffe und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close. And when the space is all you need, I can let you go. And if the spark in your eye goes out, I can be your glow, bringing you home, yeah, bringing you home. I see your hurt, I feel your pain. All of our dirt is washed in the rain. I walked that road, I felt that shame. No place is home, but times they are changing. We can find shelter and peace. And if you want these kind of dreams, it's California.